Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch bei unserem monatlichen Podcast vom A-Radio. Das A steht für Anarchismus. Den finden wir nämlich sehr, sehr gut. Ich heiße euch herzlich willkommen beim diesmaligen Monatsrückblick Mai 2021. Was haben wir für euch mitgebracht? Das neu-alte Feature, das wir versuchen zu etablieren, die Worldwide News am Anfang unserer Sendung, Interviews mit Aktivistinnen von einer neuen Waldbesetzung in der Altmark und der Take Back the Night Demo zur Walpurgisnacht am 30.04. und Impressionen rund um den 1. und den 8. Mai. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt den Sommer, der jetzt endlich auch hier angekommen ist. Wir kühlen euch jetzt leider erstmal ab mit Neuigkeiten, nicht nur aus Kaltland, das diesen Namen ja nur allzu gut verdient, sondern auch vom Rest der Welt, an der es noch so vieles an emanzipatorischer und libertärer Arbeit zu tun gibt. Delmenhorst, Bremen. Bereits am 5. März 2021 wurden Kosei Saddam Khalaf und ein Freund im Wollepark von zwei Delmenhorster Polizeibeamten kontrolliert. Kosei rannte weg, sein Freund wurde an eine Parkbank gefesselt. Die Polizeibeamten attackierten Kosei mit Pfefferspray. Die Rettungssanitäter verweigerten Kosei trotz der offensichtlichen Schädigungen die Aushändigung von Wasser und Erstversorgung, obwohl Kosei sagte, dass er keine Luft mehr bekommt. Die Beamten verschleppten ihn ins Polizeigewahrsam, wo er ins Koma fiel. Am Abend des 6.3.2021 verstarb Kosei an den Folgen des gewaltsamen Einsatzes der Polizei im Krankenhaus in Oldenburg. Seine Familie und seine Freundinnen sind erschüttert, fassungslos und unendlich traurig. Helft der Uninitiative, unterstützt die Familie und macht den Fall publik. London. Um Aufmerksamkeit auf den unter anderem auch in Deutschland tätigen britischen Bullenspitzel Mark Kennedy und das Vorgehen der sogenannten Sicherheitsbehörden beim Bespitzeln und Terrorisieren verschiedener Bewegungen zu lenken, möchte ich hier Kate Wilson auf der Homepage von Police Spies Out of Lives zitieren. Die Polizei will, dass wir glauben, dass eine Eliteeinheit nicht fähig war zu verstehen, dass sie keine Ahnung hatten, dass wir in einer Beziehung waren. Ich kann es einfach nicht glauben. Meine Beziehung zu Mark Kennedy wurde in ihren geheimen Berichten über 18 Monate in jedem Detail dokumentiert. Ich bin eine von vielen Dutzend Frauen, die, belogen, in diese Art von Beziehungen mit bezahlten Polizeioffizieren gezogen wurden. Sie haben mit Sex Frauen benutzt, um Erkenntnisse zu sammeln. Die Beweise zeigen ein Frag-nicht-erzähl-nicht-Vorgehen der Vorgesetzten, eingebettet in eine Kultur aus Frauenhass und schleichender Erweiterung der Einsätze. Ich habe keine Zweifel, dass die Polizei institutionell sexistisch ist. Am 24. April war Mumia Abu Jamals 67. Geburtstag. Am 24. April haben sich ungefähr 200 Menschen an einem Protest für die Freiheit Mumia Abu Jamals im Berliner Stadtteil Neukölln beteiligt. Antirassistische Organisationen wie Death in Custody und Migrantifa und Gefangenenunterstützungsorganisationen wie das Netzwerk für politische Gefangene, Gemeinschaftlicher Widerstand, Criminals for Freedom, Sabot, kein Paragraph 129 und die Rote Hilfe. Alle drückten ihre Unterstützung für Mumia aus und beschrieben, was sein Kampf für sie selbst und andere bedeutet. VVN BDA, eine antifaschistische Organisation, die von Überlebenden der Nazi-Todeslager gegründet wurde, erklärten, warum Mumia ein Ehrenmitglied ihrer Organisation ist. Nachbarschaftsinitiativen wie die Karstadt-Initiative, das Syndikat oder die Deutsche Wohnen enteignen berichteten von ihren Kämpfen gegen Gentrifizierung und was dies für das Leben armer Menschen bedeutet. Der 24. April 2021 war Mumias 67. Geburtstag. Mumia ist sehr krank. Am Montag dieser Woche hatte er eine Herzoperation, während er an Händen und Füßen an das Krankenhausbett gekettet ist. Protestierende forderten, dass er entsprechend seiner schweren Erkrankungen im Krankenhaus und nicht im Gefängnis behandelt wird und dass die Hand- und Fußschellen entfernt werden. Im Grunde genommen muss Mumia aus humanitären Gründen aus dem Gefängnis entlassen werden, denn er ist zu krank, um länger im Gefängnis festgehalten zu werden. Vor nur einem Monat überlebte Mumia eine Covid-19-Infektion und sein Körper ist sehr geschwächt. Venezuela. Der anarchistische Genosse Nelson Mendez starb an Covid-19. Mitglieder der Redaktion von El Libertario. Im Morgengrauen dieses verregneten 5. Mai 2021 starb Nelson Mendez im Alter von 68 Jahren in Caracas, Venezuela. Ein unermüdlicher libertärer Medienmacher, Herausgeber von Zeitungen wie Correa und El Libertario und Autor zahlreicher Bücher und dutzender Meinungs- und investigativer Artikel, erlag Nelson den Komplikationen im Zuge einer Covid-19-Infektion. Nelson Mendez hatte einen Titel in Soziologie und lehrte als Dozent an der Universidad Central de Venezuela. Seit seiner Jugend war er politisch aktiv und ab 1980 als Anarchist. Ende der 1990er war er einer der Organisatorinnen des Libertären Zentrums für Soziale Studien, CESL, der mehrere Jahre in Sarria Bestand hatte. Sein jüngst erschienenes letztes Buch trägt den Titel Gastronomie und Anarchismus – Die lebhafte Utopie, die entsteht, wenn Kochstellen, Barrikaden, Lust und Freiheit zusammenwirken. Zusammen mit Alfredo Vallota schrieb er das Werk Tagebuch der Utopie – Anarchismus für das 21. Jahrhundert. Nelson war vielen Generationen anarchistischer AktivistInnen in Venezuela ein Vorbild. Sein Büro in der Ingenieursschule der UCV war ein Epizentrum libertärer Schriften, die ihn aus allen Ecken der Welt erreichten und Schauplatz vieler Treffen zur Vorbereitung von Propaganda- und Organisierungsevents. Er vertrat eine konsequent antiautoritäre Position und lehnte die Ungerechtigkeit der Regierungen vor und nach 1998 gleichermaßen ab. Ebenso wie die unterschiedlich gelagerten Putsche der Jahre 1992 und 2002. Als seine Genossinnen bei El Libertario möchten wir ihn mit diesen Zeilen ehren. Sein Beispiel ist uns weiterhin eine Inspiration. Seine Freude und seine Güte werden in unseren Herzen weiterleben. Unser aufrichtiges und mitfühlendes Beileid gilt seiner Partnerin Mina und dem Sohn Salvador. Im Folgenden lese ich Teile eines Aufrufs der Initiative 25. Mai vor, die am 25. Mai, am 1. und 10. Jahrestag der Ermordung von George Floyd und Christy Schwundeck, zu Veranstaltungen rund um den African Liberation Day aufriefen. Aufruf zum 25. Mai 2021. Rassismus und Polizeigewalt stoppen. Wir organisieren und unterstützen Aktionen und Veranstaltungen rund um den 25. Mai 2021 anlässlich des 1. Jahrestages der brutalen Ermordung von George Floyd am 25. Mai 2020, des Tages der Befreiung Afrikas, der an die Gründung der antikolonialen Organisation für afrikanische Einheit am 25. Mai 1963 erinnert, dem 10. Jahrestag der brutalen Ermordung von Christy Schwundeck am 19. Mai 2011. Für uns ist der Kampf gegen Rassismus kein Trend oder Hobby, sondern Alltag. Wie notwendig es ist, zu protestieren, ist uns nicht erst seit der brutalen Ermordung von George Floyd bewusst. Ob in den USA, Brasilien, Haiti, Nigeria, Senegal oder hier in Deutschland, überall ist es notwendig, dass wir uns schützen und organisieren. Der 25. Mai ist nicht nur der Tag, an dem George Floyd ermordet wurde. Seit 1963 wird der 25. Mai auf dem Kontinent und in der Diaspora auch als Tag der Befreiung Afrikas gefeiert. Der Tag steht für unsere Entschlossenheit, uns zu vereinen und von jeder Form der Fremdherrschaft zu befreien. Die heutige Welt- und Wirtschaftsordnung basiert auf Jahrhunderten der europäischen Versklavung, auf Massenmord und Kolonialismus. Der Rassismus, die Idee der weißen Überlegenheit, dient seit seiner Entstehung zur Rechtfertigung von grenzenloser Gewalt und Ausbeutung. Die systematische Ermordung, Missachtung, Unterdrückung und Demütigung schwarzer Menschen in Afrika und weltweit kann nur vor diesem Hintergrund verstanden werden. Rassismus fing auch hier nicht erst mit dem Naziregime an. Es besteht eine deutsche Kontinuität von den Profiten durch transatlantische Versklavung über den Völkermord in Namibia bis zur heutigen staatlichen Unterstützung und Verharmlosung von faschistischem Terror. Deutschland ist verantwortlich für Waffenexporte, Kriege, für Misshandlungen in Lagern sowie das Massensterben im Mittelmeer. Rassistische Polizeimorde sind in Deutschland bei weitem kein Einzelfall. Einige der bekanntesten Fälle sind die Ermordungen von John Achidi und Deye Mariama Sarr 2001 sowie von Uri Jalloh und Laya Alama Conde 2005. Dieses Jahr ist der 10. Jahrestag der Ermordung von Christy Schwundeck. Sie wurde am 19. Mai 2011 durch die Polizei im Jobcenter Gallus in Frankfurt am Main erschossen. Trauer zu Wut. Zu Widerstand, wie wir gerade im Newsroom vor Augen geführt bekommen haben, ist Verzweiflung was zwar angemessen ist, wir uns aber nur punktuell, maximal phasenweise leisten können. Ich wünsche uns allen viel Kraft und Mut dabei, das kaputt zu machen, was uns kaputt macht. Um die Polizei als eins der Dinge, die sehr, sehr dringend abgeschafft gehören, geht es später nochmal. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit einem Interview mit Aktivistinnen von der neuen Waldbesetzung in der Altmark. Für diejenigen von euch, die nicht genau wissen, wo das ist im Norden Sachsen-Anhalts. Viel Spaß. Seit April ist der Seehausener Wald in der Altmark durch Aktivistinnen besetzt. In der Zukunft soll dort eine Autobahn entstehen. Wir haben mit den Menschen vor Ort telefoniert, um zu erfahren, was dort vor sich geht. Ich finde es einfach sau wichtig, Räume auch von kapitalistischen und patriarchalen Logiken zu befreien. Also nicht nur auf dem Stadt, sondern in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Und auch die Kämpfe zu verbinden. Und wir versuchen hier eben auch Hierarchien abzubauen und uns damit auseinanderzusetzen. Also es wird hier auch viel diskutiert und auch eher einfach gemeinschaftlich miteinander gelebt. Also wir promoten vieles und versuchen hier auch konsumfrei miteinander zu leben und einfach hier eine Gegenwelt zu dem Ganzen aufzubauen, die man auch erleben kann. Und diese Räume zu kreieren, aber dann eben auch zu erhalten, genau, das ist ein wichtiges Ziel für mich. Genau, und mit der A14, also es ist ja auch quasi ein kapitalistisches Projekt, wo halt es hauptsächlich um Waren- und Güterverkehr geht. Es werden einfach nur mehr LKWs hier fahren und es gibt ein stillgelegtes Schienennetz, das halt irgendwie trotz Bürgerinitiativen und irgendwie auch politischem Kampf halt so überhaupt nicht irgendwie in Anbetracht kam, irgendwie das wieder zu restaurieren. Und es ist halt auch die Notwendigkeit von einem Umdenken in Sachen Mobilität, Stichwort Verkehrswende, irgendwie so halt gefragt. Und dass es halt irgendwie immer noch irgendwie 2021 Autobahnen gebaut werden, ist halt also überhaupt nicht sinnvoll. Und es wird aber trotzdem politisch irgendwie so durchgesetzt, um halt auch die Interessen von dem Kapital auch durchzusetzen. Und hier wird oft irgendwie argumentiert, dass das Jobs bringen würde und alles mögliche, aber was Menschen hier schon aus der Waldbesetzung irgendwie so gesehen haben, war, dass wenn eine neue Autobahn irgendwie gebaut wird, dann ist das meistens für Güter- und Warenverkehr, also aus kapitalistischen Interessen, und meistens würde das wieder durchfahren und da nicht so viele Jobs oder sonst was entstehen. Und am Ende bleibt hier der Region noch viel Luftverschmutzung, Bodenverdichtung und Waldbrandgefahr und mehr aufkommender Verkehr. Auf dem geplanten Verlauf der zukünftigen Autobahn A14 liegen noch andere Wälder. Doch warum wurde sich ausgerechnet für eine Fichtenmonokultur entschieden? Weil es die wunderschönste aller Monokulturen ist. Ja, warum nicht? Es spielt ja eigentlich keine Rolle, so im Endeffekt welcher Weise dann auch gerodet wird. Es geht halt darum, dass auch so Wald als Ware oder Wald als irgendwie, keine Ahnung, ja, Rodungsfläche halt irgendwie, egal wo, irgendwie planlos ist. Genau, und ich weiß eigentlich auch nicht genau, warum genau dieser Ort, also vor allem hier im Wald, ich glaube, es war zuerst ein anderer Ort ausgesucht, während der Besetzungsnacht, wir dann aber genau an diesem Ort hier gelandet, der ein bisschen freier ist, aber hier mittendrin steht. Und ja, also da haben sich Leute auch Gedanken dazu gemacht. Auch der Kontakt mit der lokalen Bevölkerung ist nicht immer einfach. Erfährt die Waldbesetzung von vielen Unterstützung, wird sie von anderen klar abgelehnt. Also ich würde erstmal mit dem Positiven anfangen, dass auf jeden Fall auch sehr viel Solidarität da ist, dass super viele Menschen vorbeikommen und ja uns auch unterstützen, was wirklich wichtig ist. Also auch materiell, aber auch so, also einfach Interesse zeigen. Und ich glaube, dass einfach sehr viel aufgebrochen ist, also durch diesen Raum, der hier entstanden ist, dass Menschen jetzt auch die Position beziehen müssen oder einem Standpunkte zeigen müssen und das auf jeden Fall sehr deutlich ist. Also ich glaube, alle Menschen hier haben eine Meinung dazu und kommen entweder vorbei und wollen sich das nur anschauen oder kommen auch zum Pöbeln. Neben dem gibt es aber auch irgendwie organisierte Faschos, die immer wieder Leute angreifen und Graffiti. Brandanschlag auf die als Bahnwache benutzte Bahnhof Seehausen, ne? Und davor wurde auch schon zweimal quasi da eingebrochen und irgendwie Sachen zerstört und es gab irgendwie ja, Angriffe mit Baseballschlägern, Pickaxen, alles Mögliche auf Menschen, ne, und hat auf jeden Fall die Leute hier auch sehr polarisiert. Und da gibt es dann auf der einen Seite sehr viel Zuspruch und auch Rückhalt und auf der anderen Seite halt auch manchmal nur körperliche Auseinandersetzung. Wir reden auch viel drüber und finden, ja, versuchen auch Wege zu finden, halt hier uns sicher zu fühlen und damit umzugehen und ja, kriegen eben Support von Leuten, die dann kommen und sagen, ja, wir bleiben jetzt hier übers Wochenende, weil dann halt eher Leute kommen. Also ich glaube auch, dieser antifaschistische Struggle ist auf jeden Fall ein krasses Thema und super wichtig, glaube ich, in allen autonomen Räumen, wo sowas dann halt auch konkreter aufbricht und natürlich auch darüber hinaus. Also die AfD hat jetzt eben auch eine Demo organisiert am Freitag, dass die Besetzung geräumt werden soll, eben jetzt auch direkt nach dem Brandanschlag, und es ist morgen. Da wird jetzt auch gerade eine Gegendemo vorbereitet und ich glaube, da werden auch einige Menschen anreisen dafür. Das größte Problem scheint die Waldbesetzung mit der Nazi-Szene der Altmark zu haben. Schon vorher hatte es einen Brandanschlag auf einen Infoladen der BesetzerInnen in einem alten Bahnhof gegeben. Am Wochenende nach dem Interview demonstrierte dann die AfD gegen die Besetzung und der Infoladen wurde durch die Explosion einer Rohrbombe erneut verwüstet. Die Waldbesetzung braucht also dringend Unterstützung. Auf jeden Fall ist es immer schön, wenn Leute vorbeikommen und ja, auch mitmachen wollen und hier Zeit verbringen wollen. Mehr Infos gibt es auf Moni, bleibt auf blackblocks.org oder auf Twitter, auch Moni bleibt. Und es gibt auch ein Instagram, Pints Against the Machines, wo jeden Tag die Pinie des Tages hochgeladen wird, weil hier so viele schöne und einzigartige Pinien rumstehen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über alle Menschen, die vorbeikommen und auch ja, alle Formen des Protests. Die AktivistInnen vor Ort freuen sich also immens über kürzere oder längere Besuche. Von Berlin aus ist der Ort auch relativ schnell zu erreichen. Und wer wegen des Coronaviruses beunruhigt ist, muss sich auch keine Gedanken machen. Es gibt ein Hygienekonzept, Desinfektionsmittel und Möglichkeiten zur Isolation. Just in case. Alle Infos zum Wald und der Besetzung findet ihr auf moni.blackblocks.org. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den 1. Mai gekommen, konntet euch stark und widerständig fühlen, stark und widerständig sein. Konntet Wut und Hass und Kraft sammeln. Wir erinnern und gedenken dem 1. Mai 1886, an dem in Chicago ein mehrtägiger Streik begann, um die tägliche Arbeitszeit von 12 auf 8 Stunden zu senken und durchzusetzen. Wir bedanken uns bei allen anarchistischen Gewerkschafterinnen und Verbündeten, die bei den Haymarket Riots mit am Start waren, und halten eure Fahne hoch. Gleich hört ihr eine kurze Beleuchtung der Geschehnisse rund um den 1. Mai in Berlin, die Rolle des SPD-Mannes und unglücklicherweise Innenministers Andreas Geisel und viele Stimmen zum Themenkomplex rassistische Polizeigewalt. Am Samstag, dem 8.5., demonstrierten allein in Berlin 8.000 bis 10.000 Menschen gegen Rassismus und Nazis in Sicherheitsbehörden. Nur eine Demo von vielen bundesweit. Der große Andrang in der Hauptstadt lag nicht zuletzt an der Erfahrung der revolutionären 1. Mai-Demo, die eine Woche zuvor in Berlin gewaltsam aufgelöst worden war. Die Organisatorinnen machten die Polizei für die Eskalation auf der Demo verantwortlich. Indem die Polizei den schwarzen Block isolierte und eine Eskalation mit migrantischen Jugendlichen suchte, wollte sie die Bewegung spalten, meinte die Migrantifa. Eine in Teilen neu gefundene Einigkeit zwischen antikapitalistischen und migrantischen DemonstrantInnen könnte ein gefährlicher Präzedenzfall für alle anderen Demonstrationen sein. Die Polizei versuchte durch ihr aggressives Agieren die Demo zu spalten, in gute und böse Demonstrantinnen und zukünftige Bündnisse zu verhindern. Damit trat die Polizei einmal mehr als eine eigenständige politische Akteurin in Erscheinung. Fast 400 Demonstrantinnen wurden verhaftet, aber nur etwa 40 wurde bisher tatsächlich etwas vorgeworfen, so dass 90% der Verhaftungen ohne Grund erfolgten, kritisierten die OrganisatorInnen. 100 PolizeibeamtInnen wurden am 1. Mai nach Angaben der Polizei verletzt. Die Zahl der verwundeten DemonstrantInnen wurde wie immer nicht erfasst, doch die Schätzungen reichen von einem Dutzend bis zu Hunderten. Viele wurden mit Pfefferspray besprüht oder mit Schlagstöcken getroffen. Aber hauptsächlich stieß die Polizei Menschen zu Boden, manchmal absichtlich gegen scharfe Gegenstände und Glasscherben. Einige Demonstrantinnen berichteten, dass sie mit Pfeffersprühkanistern ins Gesicht geschlagen, in den Genitalbereich getreten oder von hinten gestoßen wurden. Wir sind heute in 14 Städten auf den Straßen, um gemeinsam gegen Rassismus und Nazis in den Sicherheitsbehörden, gegen Repression und Polizeigewalt zu protestieren. Und dass wir heute hier in Berlin so viele sind, ist ein krasses Signal an die Zivilgesellschaft und Politik. Wir wollen nicht stückchenweise Kuchen fließenfest positioniert, sondern grundlegende Veränderungen. Heißt Baklava für alle, liebe Antirassistinnen. Rassistische Polizeigewalt, Mord im Polizeigewahrsam, rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden, 0% Aufklärungsrate beim rechten Terror, wenn sie sich denn nicht selbst enttarnen. Repression gegenüber Menschen, die nicht in ihr Mainstream-Thomas-Gottschalk-Bild von Almania passen. Geflüchtete, Linke, Transsexuelle, Wohnungslose und viele weitere. Und wir möchten heute unsere Forderungen auf die Straßen bringen. Und als wir die Idee zu dieser bundesweiten Aktion hatten, waren wir zu fünft in der AG Staat und Nazis des Aktionsbündnisses Antirassismus. Wir standen vor der Herausforderung, Abolish, Defund und Reform the Police zusammenzubringen, um eine gemeinsame Stimme zu werden. Denn eins ist uns allen klar, es kann so nicht weitergehen. Und deshalb sind wir heute auf den Straßen, liebe Antirassistinnen. Denn wir fordern, dass die Polizei endlich aufhört, Menschen auf der Straße rassistisch zu kontrollieren. Wir fordern ein Ende von Racial Profiling. Stoppt alle rassistischen Razzien und Großeinsätze. Wir fordern, dass es nie wieder Morde im Polizeigewahrsam gibt. Wir wollen sogar die Abschaffung von Polizeigewahrsam. Wir fordern, dass alle rechten Netzwerke in Sicherheitsbehörden und der Justiz aufgelöst werden. Schluss mit dem Einzeltäter-Mythos. Nazis und Rassismus in Sicherheitsbehörden sind ein strukturelles und ein gesellschaftliches Problem, liebe Antirassistinnen. Keine 100 Meter vom Buchhändler Heinz Ostermann, der schon dreimal von Nazis angegriffen wurde, und keine 500 Meter vom hauptverdächtigen Nazi brannte es erst letzte Woche in einer Unterkunft von Geflüchteten. Und die Polizei erzählt was von, wahrscheinlich haben Kinder mit dem Feuer gespielt. Zum Glück hatten die Geflüchteten keine Kinder, sonst kennen wir ja die Story von der Täter-Opfer-Umkehr bei rassistischen Angriffen nur zu gut. Der seit 11 Jahren nun unaufgeklärte rechte Terror in Neukölln mit einer Aufklärungsrate von 0%, trotz bekanntem Täterkreis und zahlreichen Sonderermittlungsgruppen, wirft viele Fragen auf. Denn schon seit Jahren hat die Berliner Polizei ein Nazi-Problem. Nazis in den Sicherheitsbehörden verhindern nicht nur Aufklärung und schützen andere Nazis. Sie sind eine reale Gefahr für uns alle, liebe Antirassistinnen. Wir fordern Bewegungsfreiheit und Bleiberecht für alle Menschen ohne Papiere. Wir kämpfen für eine Gesellschaft ohne Migrationskontrolle. Unterschiedliche Aufenthaltspapiere und Pässe dürfen nicht an einen ungleichen Zugang zu Rechten gekoppelt sein. Wir fordern ein Ende aller Lager und eine sofortige Abschiebestopp. Kein Mensch ist illegal, weder hier noch sonst wo, liebe Antirassistinnen. Wir wollen neben der Polizei als eigenständige Akteurin allerdings das Schlaglicht für ein paar Sekunden auf Andreas Geisel richten, der Law and Order-Mann der Berliner SPD. Ein mittelalter, weißer Mann, der stolz auf die Neuanstellung von 2200 neuen Bullen ist und sich über neue Schusswaffen in den Reihen seiner Behörde freut, der von Freiheit redet und von Sicherheit schwadroniert. Mitverantwortlich für vergangene Räumungen, angefangen bei der Liebig, über das Syndikat, die Meuterei bis hin zum von Obdachlosen besetzten Haus in der Habersaatstraße. Er lässt ein Obdachlosencamp räumen in der Rummelsburger Bucht. Aber er ist sich nicht zu schade, den mitten im Winter während einer Pandemie sowieso schon im Freien lebenden Menschen eine Notunterkunft für immerhin 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. Er erklärt ganze Viertel zu schwammig definierten Einsatzgebieten einer auf Racial Profiling spezialisierten Einsatzgruppe, macht Jagd auf Menschen ohne Papiere und prügelt den Weg frei für die nächsten Gentrifizierungswellen in unseren Vierteln. Breitere Fahrradwege, verkehrsberuhigte bzw. Spielstraßen, Tramlinien durch Parkanlagen, künstlich angelegte Bachläufe, um sogenannte öffentliche Plätze noch attraktiver zu machen und einfach alles andere, das für Menschen, die es sich leisten können, das unbeschwerte Leben noch unbeschwerter macht. Da ist es. R2G, wie Mensch unsere Regierungskoalition in Berlin liebevoll nennt. Nun aber zurück zum Thema. Wo waren wir? Ach ja, beim 1. Mai. in Berlin. Daher versuchten Geisel und Konsorten auch irgendwelche angeblichen Spaltungslinien innerhalb der revolutionären 1. Mai Vorbereitung in die Presselandschaft zu lancieren. Wie zum Beispiel, dass ein schwarzer Block womöglich noch eine separate, unangemeldete Demo durchführen könne. Oder vorhabe, die Demo zu eskalieren. Oder, dass im vorderen internationalistischen Block womöglich antisemitische Parolen gerufen werden könnten, weil dort linke PalästinenserInnen und linke Juden, Jüdinnen mitlaufen. Hierzu sagte bereits vor der Demo die Freie Kurdische Gemeinde, die Teil der Vorbereitung war, in einem Interview, dass es wie im Vorfeld jeder Demonstration logischerweise Diskussionen gab über unterschiedliche Herangehensweisen und Ansätze der Durchführung. Wie üblich wird in linken und linksradikalen Vorbereitungen länger diskutiert und auf Konsens, bis es ein gemeinsames solidarisches Ergebnis gibt. Deshalb sagen wir, Polizei abschaffen. Nachdem die Ethiker in der Ortsgruppe hier vom Verfassungsschutz Berlin als linksextremistisch eingestuft wurde, gab es einen Aufschrei und die Forderung nach der Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das ist richtig und wichtig. Dass dieser Aufschrei und diese Forderung nicht kommt, wenn wie jedes Jahr wieder unsere kurdischen Genossinnen kriminalisiert werden, zeigt, wo wir als Gesellschaft stehen. Der Verfassungsschutz schützt weder die Verfassung noch uns. Stattdessen finanziert er rechte Terrorzellen und vertuscht die Rolle, die sie in Mord und Hasstaten spielen. Wen schützt diese Behörde wirklich? Deswegen sagen wir, Verfassungsschutz abschaffen. Kommen wir zur Solidarität. Manchmal hört sich Solidarität nach einer Worthülse an, die vielleicht aus Anstand, aus Tradition oder Pflichtbewusstsein genannt wird, weil es halt gut klingt. Aber etwas ganz anderes ist, wenn Solidarität aktiv gelebt wird und Mensch weiß, dass das Richtige getan wird. Wie kann Solidarität aussehen? Solidarität kann bei der mentalen oder finanziellen Unterstützung der Betroffenen anfangen. Solidarität können Besuche von Gerichtsverhandlungen sein oder Demonstrationen und Kundgebungen wie die vor gut einer Woche ebenfalls im Cottbus. Solidarität bedeutet aber auch, unsere politischen Kämpfe weiterzuführen. Solidarität bedeutet Kämpfe für eine klimagerechte Welt. Eine Welt ohne Geheimdienst, der rechte Gruppierung durchfinanziert. Eine Welt, in der People of Color auf die Straße gehen können, ohne Angst zu haben, von der Polizei grundlos gestoppt, grundlos verprügelt zu werden. Unsere Kämpfe müssen weitergehen, gerade weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir für sie kriminalisiert werden. Wir sagen, Solidarität ist unsere Alternative. Dass Geisel und seine Bande sich vor dem wachsenden sozialen und klassenkämpferischen Protest in Berlin fürchten, ist klar, denn dieser steht den Pfründen und der Gier seiner Clique diametral gegenüber. Das hatte schon der Versuch der Zerschlagung der Demo der wütenden MieterInnen am 5.10.4. am Cottbuser Tor gezeigt. Und dies zeigte sich auch bei der überraschend großen Fahrraddemo in den Grunewald am 1. Mai, bei der auch ein hinterer Teil brutal von der Polizei angegriffen wurde, weil dort als Show ein paar pinke Rauchfackeln auftauchten. Teilen der FahrradfahrerInnen wurde dann auf dem Rückweg nach Neukölln der Weg zum Hermannplatz mittels Polizeikette verweigert. Deutschland und der Faschismus wurden besiegt. Rassismus, Klasse und Patriarchat nicht. Und dabei ist die Polizei, welche die herrschende Ordnung bewahren soll, nicht lediglich eine Institution. Sie ist eine Idee, eine Haltung, eine Praxis, Geschichte, bittere Realität für so viele Leben. Wie jetzt in diesem Moment auch für unsere Geschwister in Kolumbien, mit denen wir uns solidarisieren. Zwei Kernelemente beinhaltet das System Polizei. Sicherheit und Bedrohung. Die Kernfrage stellt sich für die Sicherheitsbehörden in unserem System, wen gilt es zu bedrohen und wen gilt es zu schützen? Dies ist eine männerdominierte Frage, die bereits patriarchale Vorstellung von Schutz in die Mitte rückt. Schutz durch Bedrohung. Eine weißdominierte Geschichte, die bereits ein rassistisches Verständnis von Schutz in sich birgt. Sicherheit durch Entmenschlichung, Raub, Grenzen und Mauern, Prioritäten von Schützenswerten, die den klassistischen Charakter dieses Systems deutlich machen. Eigentum anstatt Menschenleben. Im Nationalstaat, im aktuellen Kapitel der Geschichte der Menschheit, ist der immense Wohlstand weniger Menschen wichtiger als ein gutes Leben für alle Menschen. Was schützt die Polizei und wen gefährdet sie? Okay. Diese Frage stellt sich weiterhin und sie kommt immer und immer wieder auf. Nach Hanau, nach Halle, nach Kassel, nach Uritalo, Manuel Cembili, nach Alan Kurdis, nach George Floyd, Breonna Taylor, nach Ferhat Mayouf, nach Ahmad Ahmed. Die Liste ist zu lang, um in gebührendem Respekt den Opfern des Systems und seiner Sicherheitskonstruktion zu gedenken. Sicher ist, Schutz ist ein Privileg für die einen und eine Gefahr für die anderen. Und ihr seid keine Sicherheit. Und wir sind keine Gefahr. Wir sind Veränderung. Yalla, yalla. Solidarität mit allen Verletzten und Gefangenen vom 30. April und 1. Mai. Zum 30. April kommen wir gleich, aber vorher nochmal ein bisschen Musik für euch. Danke an Loon Mirage für den tollen Track. Ihre Soundcloud-Adresse findet ihr unten bei den Links. Wie immer der Shoutout an euch, wenn ihr GEMA-freie Mucke habt, die ihr uns gerne zur Verfügung stellt für unseren libertären Podcast. Meldet euch gerne, schickt uns die Sachen, wir freuen uns sehr. Ich habe versprochen, wir kommen nochmal zum 30.04. Da war nämlich Walpurgisnacht, die Nacht vorm 1. Mai. Und dieses Jahr gab es in Berlin eine ganz wundervolle Take Back the Night Demo an diesem Abend. Wir haben gesprochen mit Aktivistinnen, die in die Orga dieser Demo involviert waren. Und wir holen uns die Nacht zurück. Erst die Nacht und dann die ganze Welt. Genau, ich bin heute hier, um mit euch zu quatschen über die Take Back the Night Demo vom 30.04. diesen Jahres. Und ihr seid ja Teil von den Leuten, die diese Demo organisiert haben. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute mit mir sprecht. Hättet ihr Lust, die Demo nochmal so ein bisschen so zusammenzufassen und so zu beschreiben, dass Leute so ein bisschen einen Eindruck bekommen können, die vielleicht nicht da gewesen sind? Genau, also die Demo hat in Kreuzberg angefangen am Spreewaldplatz. Da hatten sich am Anfang schon mehrere hundert Flinters versammelt und da gab es verschiedenste Redebeiträge. Da gab es auf jeden Fall einen großen Moment kollektiver Betroffenheit, der aber auch dann sehr stark mitgenommen wurde, weil es direkt ein Feuerwerk gab am Anfang am Spreewaldplatz. Das war auch so ein bisschen der Startschuss für die Demo. Es gab einen mega stabilen Frontblock mit super viel organisierten Reihen. Der hat sich dann am Anfang der Olauer Straße aufgebaut und es waren ja bis an die 3000 Leute auf dieser Demo. Das heißt, die Straße war schnell gefüllt, unfassbar viel organisierte Leute, Leute, die in Bezugsgruppen kamen, eher so ein bisschen, also schwarzer Block, gerade so am Anfang. Leute haben sehr bewusst sich genau in diese Demo dann eingebracht. Es gab sehr viel Transpis, es gab super viel Poster. In der Reichenberger Straße gab es dann eine Soli-Aktion von einem Hausprojektdach. Es gab Flinters, die sich an Laternenpfahle mit Kletterseilen festgebunden hatten und auch dort drunter hingen mit verschiedenen Transpis. Genau, und die Demo war grundsätzlich einfach super dynamisch. Es gab super viel Parolen, vor allem auch gegen die Polizei. Das fanden wir auch sehr gut, weil wir auch in unserer Analyse klar gemacht haben, dass dass auch die Polizei ein patriarchaler Machtapparat ist und wir auch gegen die kämpfen wollen. Und es gab auf jeden Fall keinen versöhnlichen Umgang mit der Polizei. Die haben uns aber dann relativ bald schon mal angehalten, wegen Infektionsschutz und so. Und da, genau, hat dann die Menge auf jeden Fall getobt. Es gab mega viel Pyro, die gezündet wurde. An einem anderen Punkt, wo die Bullen uns wieder angehalten haben, haben Leute angefangen, auf Wände und Lieferwägen und alles Mögliche draufzuhauen. Das war auf jeden Fall auch sehr schön, weil es so ein kraftvoller Moment war. Wir konnten dann auch weiterlaufen. Ihr habt euch ja auch entschieden, den Laute nicht mitzunehmen. Vom Spreewaldsplatz aus, sodass quasi auch ganz viel Raum war für diese ganze Lautstärke und sowohl das irgendwie Gerassel an den Bauzäunen oder für die ganzen Slogans. Da habt ihr auch ja bewusst Platz für gelassen, dass die Demo auch sich kraftvoll entfalten kann. Das war sehr, sehr cool. Genau, ja. Also wir denken halt auch, dass ein Laut sie sehr oft dazu führt, dass Leute eben eine Demo konsumieren und nicht mit eigenen Inhalten, Ideen und Aktionen dahin kommen, sondern eher teilnehmen wie an einem Kulturprogramm und das wollten wir nicht. Und das hat auch Wirkung gezeigt. Es gab dann an der Köpi eine Soli-Aktion. Genau, also grundsätzlich haben es die Bullen nicht geschafft, die Demo irgendwie richtig unter Kontrolle zu halten. Es gab aus der Demo heraus immer wieder Aktionen auch und Angriffe auf die Polizei. Und es war grundsätzlich dann so, dass die Polizei gemerkt hat, dass sie einfach das unterschätzt hatten. Die Demo wurde dann frühzeitiger aufgelöst und auch das war für die Bullen ein krasser Überraschungseffekt. Dann haben sich einige Leute spontan dazu entschlossen, noch eine kleine Sponte durch den Kiez zu machen. Und so war das eigentlich von Anfang bis Ende eine super kraftvolle Demo. Und im Gegensatz zu vielen anderen halt eben nicht durchzogen von diesen mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sondern man hat gemerkt, Leute waren am Start und hatten Bock und haben sich den Raum genommen und haben auch durchgezogen. Die Demo hat sich ja genauso schnell aufgelöst, wie sie vorher gelaufen ist. Hast du Lust, nochmal ein bisschen diesen Auslösungsmoment und die Atmosphäre vom Ende der Demo quasi zwischen der offiziellen Demo und der Sponti zu beschreiben? Also es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass in den letzten Jahren sich das ein bisschen etabliert hat, die Demos in Berlin nicht bis zum angegebenen Endpunkt zu laufen, dass eben einfach nicht kooperiert wird mit den Bullen. Also wir wollen auf gar keinen Fall zu viele Informationen an die Bullen weitergeben. Und wenn wir Handlungsfähigkeit haben und Handlungsspielraum haben, wie zum Beispiel frühzeitig aufzulösen, dann nutzen wir das natürlich auch. Und das klappt immer mal mehr oder weniger. Aber ich hatte das Gefühl, dass es auf dieser Demo gut geklappt hatte, weil einerseits schon einfach eine Routine drin war. Also viele Leute, die sich vorbereitet haben, kannten das schon von anderen Demos, zu sagen, okay, wahrscheinlich läuft die nicht bis zum Endpunkt. Und dann eben auch so ein war so, okay, wir, so wie auch mit diesem, ich konsumiere jetzt die Demo nicht als Person und gehe dann jetzt irgendwie hin und erwarte mir, dass Leute mir sagen, was ich zu tun habe, sondern sind halt so, okay, es entsteht eine Dynamik, viele Leute gehen, die organisierten Reihen gehen, das heißt, wir ziehen mit. Also auch so ein Gefühl von, okay, alle Leute verstehen gerade, was hier passiert. Es ist auf jeden Fall immer wieder schön, in solchen Momenten zu sehen, wie verwirrt und aufgelöst die Bullen sind und dann einzeln durch die Gegend rennen und irgendwie versuchen natürlich irgendwie Leute zu jagen, was natürlich scheiße ist. Aber der ja auf jeden Fall dieser Moment ein Potenzial von Chaos und von Unberechenbarkeit inne hat. Dieses Gefühl hatte ich auch bei der Auflösung von unserer Demo. Und es ist ja nicht nur ein Potenzial dafür, von der Polizei irgendwie gefangen zu werden, sondern auch ein Potenzial dafür, safe wegzukommen. Also es trägt ja beide Elemente irgendwie so eine überraschende nach 22 Uhr, jetzt everyone spread out, Auflösung. Diese Demo, ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie als total schön und empowernd empfunden wurde. Wie war das für euch? Also mir persönlich hat die Demo sehr, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe niemals damit gerechnet, als wir organisiert haben, diskutiert haben und uns erträumt haben, wie die Demo sein könnte, haben wir auf jeden Fall nicht mit so vielen Flinters gerechnet. Auch nicht mit so einer entschlossenen Stimmung und mit so vielen Menschen, die wirklich vorbereitet in die Demo reingegangen sind und es nicht als so ein, ja, ich konsumiere mal eine Demo und latsche mal hin und her und hoffe, dass gute Musik gespielt wird am Abend vom 1. Mai, sondern die wirklich so waren, okay, das ist die antipatriarchale Walpurgisnacht und wir bereiten uns auch dafür vor. Ja, mir ging es auch so. Ich fand die Demo auch sehr beeindruckend und was ich persönlich auch sehr schön fand, was mir auch in anderen Kontexten manchmal fehlt, ist, dass sie es geschafft hat, emotional das zu transportieren, worum es bei dieser Demo auch geht, weil manchmal habe ich das Gefühl, schaffen wir es gar nicht mehr, die Demonstrationen, die wir organisieren, inhaltlich voneinander zu unterscheiden. Und ich hatte das Gefühl, es war von Anfang an, vom ersten Redebeitrag bis zur Sponte, die sich spontan noch zum Schluss gebildet hat, klar, dass es um eine wütende und emotionale internationale Demo geht, wo Flinters Kollektiv dem Patriarchat den Kampf ansagen, aber auch einen kollektiven Schmerz teilweise verarbeiten. Hast du noch mal Lust, was dazu zu sagen, worum es bei dieser Demo geht, was sich da transportiert hat? Wir haben uns bei der Demo eigentlich einer feministischen Tradition angeschlossen, die, ich glaube, ihr Beginn in den 70ern hatte, Anfang der 70er. Zu der Zeit gab es verschiedene Arten von patriarchaler Gewalt und da wurde immer wieder auf verschiedenen Ebenen von Politik, aber auch irgendwie von Prominenten oder so transportiert, dass Frauen nicht nachts auf die Straße gehen sollten. Und da war eben aufgrund von feministischer Bewegung die Perspektive, okay, wir wollen diese Ausgangssperre brechen und wollen zusammen auf die Straße gehen, weil nicht wir als Betroffene von patriarchaler Gewalt sollen nicht mehr auf den Straßen sein, sondern die Täter sollten nicht mehr auf den Straßen sein. Und da haben wir uns dran angeschlossen, weil wir das Gefühl hatten, dass in der letzten Zeit sich einiges in der feministischen Szene, aber auch ja, weltweit in der feministischen Bewegung vieles getan hatte und sich an diesen Traditionen angeschlossen wird. Und daraufhin dachten wir, das wäre auch cool, das nach Berlin zu bringen, in Norddeutschland, also in Hamburg oder in Bremen oder Oldenburg gab es das ja auch schon die vergangenen Jahre. Und wir dachten, okay, aufgrund von der Liebig-34-Räumung, von den Unterstützungsstrukturen, zum Beispiel für die Revolution in Rojava, dass wir auf jeden Fall hier auch in Berlin gute Strukturen haben, die eben so eine offensive feministische Demo auch mittragen können. Jetzt gab es ja an dem Abend von eurer Walpurgisnacht-Demo, die ihr organisiert habt, ja auch eine Ausgangssperre aufgrund der Corona-Maßnahmen. Wie seid ihr damit umgegangen? Ich weiß, die Demo ging länger als bis 22 Uhr. Was war euch daran wichtig? Genau, also es gab die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Damit haben wir uns auch auseinandergesetzt und haben auch bewusst einen Zeitraum gewählt, der auch in die Ausgangssperre fällt. Auch weil das für uns eine weitere autoritäre Maßnahme war, um die Bewegungsfreiheit von Leuten einzuschränken und eigentlich, dass ein Problem dort festgemacht wurde, wo es eigentlich keins ist und die wahren Strukturen gar nicht angegangen werden. Was schon auch der Fall war, ist, dass weiterhin das Versammlungsrecht über den Infektionsschutz stand. Das heißt, de facto waren Leute geschützt durch das Versammlungsrecht. Die Demo war halt nicht nach der Ausgangssperre vorbei. Und auch danach haben sich Flinters halt noch den Raum genommen und waren auch weiterhin in den Straßen unterwegs. Und ich glaube, für uns ist es einfach ein wichtiges Symbol, zu zeigen, dass wir mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden waren und dass wir uns selber den Raum nehmen wollen. Und es ist auch nicht nur ein Symbol, es ist ja auch ein Gefühl. Also mit vielen irgendwie anderen Flinters und auch alleine als Flinter irgendwie nachts parallel zu einer Ausgangssperre, aber auch einfach nach Sonnenuntergang raus unterwegs sein, ist auch einfach ultra stark. Jetzt habt ihr das vorhin schon ein bisschen vorweggenommen. Wie stellt ihr euch denn zurzeit feministische Demos vor? Vielleicht auch abhängig von verschiedenen Themen. Was du meinst, ne, dass es wieder unterscheidbarer wird, warum man jetzt genau zu spezifisch diesem Zeitpunkt unter spezifisch diesem Aufruf genau das macht, was man gerade macht. Was wünscht ihr euch zurzeit von feministischen Demos im Speziellen als eine Aktionsform? Ich glaube, dass wir aus einer Analyse heraus die Demo organisiert haben, weil wir eben auch Kritik an feministischen Demos in der Vergangenheit hatten, also Flinter-Demos oder feministischen Demos, die wir selbst erlebt haben, auf die wir uns gefreut haben und bei denen wir das Gefühl haben, dass es eher einen Partycharakter hat. Ich glaube, das zeigt eben auch so neoliberale Tendenzen innerhalb eines Queerfeminismus, der halt sehr stark auf eine individuelle Befreiung zielt und gar nicht auf so ein kollektives Erlebnis des Widerstandes oder nicht nur Erlebnis, sondern dann auch ein kollektiver Widerstand. Und bei feministischen Demos wünsche ich mir einfach eine angemessene Reaktion darauf, was uns eigentlich tagtäglich passiert und welche Gewalt auf uns eindrescht, auf uns einschlägt und dass das eben nicht eine Party ist und wieder so wir sind als Crew hier und feiern uns krass und haben unsere schicken Glitzerklamotten an. Ich finde Glitzerklamotten total super. Ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht cool finde und ich finde es auch total cool, wenn Leute sich feiern. Vor allem, wenn Flinter sich feiern. Aber ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir zurückschlagen müssen und wir auch die Kraft haben, zurückzuschlagen, wenn wir zusammenhalten. So ein bisschen in die ähnliche Richtung, sich anzusehen, womit wir es auch gerade zu tun haben in feministischen Bewegungen in Deutschland, ist eben einerseits, dass es diese Vereinnahmung gibt durch kapitalistische Marktlogik, wo Feminismus zum Lifestyle deklariert und seinen Inhalten entleert wird und andererseits halt der Sexismus auch immer noch in den eigenen Reihen, wo man als Feministin auch eher nochmal belächelt wird Und ich glaube, das sind so die zwei Angriffslinien, denen wir uns versuchen zu stellen, um auch gegen beides vorzugehen, damit nicht Flinters, die sich vor allem auch autonom organisieren wollen, die sich widerständig und offensiv organisieren wollen, sich vom Feminismus distanzieren, sondern ganz bewusst das für uns zu reclaimen und neu zu schärfen und so ein bisschen dahin zu bringen, wo er ja auch schon mal war. Wenn man mit Feministinnen aus den 80ern redet, dann war die Take Back the Night Demo eine super widerständige, laute, krasse Demo, wo auch Rache geübt wurde, Flinters sich die Straße genommen haben. Da wollten wir auch wieder mehr in die Richtung zurück. Warum ist das wichtig? Dass Feminismus ungehorsam bleibt. Sei das jetzt gegen Ausgangssperren oder sei das gegen Vereinnahmung oder generell gegen die Verhältnisse. Also ich glaube, dass Feminismus ein großes Potenzial hat. Ich muss da tatsächlich an eine Doku denken, die ich gestern geguckt habe, die zu so feministischer Bewegung in den USA war und die mich unglaublich wütend gemacht hatte, weil es eben so, also einfach gar nicht in Frage gestellt hat, dass Feminismus nicht heißt, dass wir eine weibliche Präsidentin haben wollen oder dass mehr Frauen in Führungspositionen sind. Eben dieses Bild von Frauen oder Flinters, die Karriere gemacht haben, Diversity Management in Unternehmen etc., dass das eben feministisch sei und das ist eben nicht mein Verständnis von Feminismus und von vielen anderen um mich herum auch nicht das Verständnis von Feminismus. Wir wollen uns eben nicht dem Staat anbiedern, sondern wir wollen antistaatlich bleiben, wir wollen Machtdynamiken zerstören und ich glaube, dass da Feminismus aber ein Potenzial hat, weil es eben auch gleichzeitig viele Betroffene gibt, die dadurch vielleicht auch eine antistaatliche Haltung kriegen können, weil sie merken, okay, mein Weg zur Befreiung ist nicht, dass ich persönlich Karriere gemacht habe und vielleicht jetzt nicht Hausfrau und Mutter sein muss, sondern dass sie merken, dass so auch Patriarchat nicht zerstört wird. Und Patriarchat und Kapitalismus sind eng miteinander verwoben. Das heißt, Patriarchat und Kapitalismus müssen beide zerstört werden. Und durch so gemeinsame Momente wie mit vielen, vielen Leuten auf einer Demo sein und sich irgendwie stark und gefährlich fühlen. Das ist ja nicht nur eine Konsequenz von dem Bewusstsein, dass Befragung nicht alleine geht. Das hilft ja auch wieder dabei, dieses Bewusstsein zu gewinnen, dass Befragung nicht alleine geht und dass sozusagen auch das nicht das Ziel unseres Handelns sein kann. Es hat alleine irgendwie ein besseres Leben zu haben, sondern irgendwie kollektiv diese Freiheit zu gewinnen. Was du meintest, damit man merkt, dass die Polizei auch feministische Zusammenhänge unterschätzt, auch in dem Repressionspotenzial, was sie da irgendwie auffahren. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir uns als feministischer Zusammenhang oft selber unterschätzen, auch was eigentlich unsere Handlungsmacht sein könnte und was wir als Menschen auch irgendwie an widerständigem Potenzial haben und auch an Gestaltungsmacht in Bezug auf eine bessere Gesellschaft. Deswegen hat mir das sehr gefallen, dass du vorhin meintest, okay, wir haben gerade nicht nur irgendwie die Pflicht dazu, sondern auch die Kraft dazu, als Feminismus schlagkräftiger und widerständiger, subversiver und revolutionärer zu sein. Ich würde deshalb jetzt mit der Frage zum Abschluss kommen, ob es sozusagen noch Sachen gibt, die ihr der feministischen Bewegung mitgeben wollt, um sich zu trauen, libertärer zu werden, weniger liberal, sondern mehr irgendwie wirklich antikapitalistischer, antipatriarchaler, eben anarchistischer zu werden und auch das nötige Selbstbewusstsein zu finden in ihren Aktionsformen und so weiter und in der Art, sich zu verhalten, dem näher zu kommen. Also ich glaube, wieso ich denke, dass der einzige richtige Weg zur Befreiung nur eben aus einem offensiven, aus einem autonomen, antikapitalistischen Feminismus entstehen kann, ist einfach, weil das auch die einzigen Räume sind, die wir uns schaffen können, wo wir zumindest einen Hauch davon spüren, wie es sein könnte, fernab vom Patriarchat und kapitalistischer Ausbeutung zu leben. Und ich glaube, wer das einmal so ein bisschen miterleben durfte, weiß auch, wieso es lohnenswert ist, weiterzukämpfen. Und ich glaube, dass in all unseren Lebensbereichen Patriarchat so wirkkräftig ist, dass wir nur kollektiv und mit genau dieser Willenskraft es schaffen, es gemeinsam irgendwie auch in uns selber aufzubrechen. Genau, und deswegen hoffen wir darauf, dass, und das sieht man ja schon in ganz vielen anderen Ländern, dass viele feministische Bewegungen auch gerade eine Radikalisierung erfahren tatsächlich. Da, wo sie vor 10 Jahren wirklich noch so sehr reformistisch angepasst waren, dass es wieder wegkommt von diesen Anpassungsversuchen und eine radikale Reibung erzeugt wird mit dem Status quo, wie zum Beispiel in Chile oder auch in Mexiko. Ich glaube, das ist für uns auch Inspiration und da steckt sehr viel Hoffnung darin, dass wir von unseren Gefährtinnen da lernen dürfen und hier hoffentlich eine ähnliche Entwicklung miterleben. Und was würdest du sagen, woraus wir das nötige Selbstbewusstsein dafür beieinander herstellen können? Also ich glaube auch einfach daraus zu lernen, was schon passiert ist, was schon möglich war. Das heißt, sich auf Historie auch beziehen, auf internationale Kontexte beziehen. Und ich glaube, was halt auch sehr wichtig ist, was du ja auch schon gesagt hast, ist eben auch bei sich selber anfangen. Ne? Also ich glaube, dass so also eine große Kritik an der Praxis des Queerfeminismus, wie ich sie kenne an der letzten Jahre, eben daraus auch entstanden ist zu sehen, wie individualisiert das ist. Mit einer Analyse daraus von, okay, es geht nicht um mich selber, sondern es geht um viele andere. Und das ist ja genau die Stärke von Feminismus, weil es in Intersektion Feminismus ist, den wir wollen. Das heißt, es denkt unglaublich viele Menschen mit, die halt in, weiß ich nicht, autonom-anarchistischen Strukturen häufig einfach wegfallen. So. Und das ist genau die Stärke vom Feminismus. Und das muss halt auch einfach bei sich selbst muss man halt auch anfangen und das umdenken. Das heißt sowas wie, wie sagt man das so schön, im Plenum sagt man gerne Persönlichkeitsarbeit. Und einfach miteinander ins Gespräch kommen und überlegen, wie kann ich die Sucht nach Status, wie kann ich das Konkurrenzverhalten untereinander, wie kann ich das die Hierarchien, die wir haben untereinander, all diese patriarchalen Muster, die uns anerzogen worden sind, wie kann ich durchbrechen, damit wir es wirklich schaffen, nicht nur zu fünft das nächste Mal bei einem Plenum zu sitzen, sondern zu 50st, weil nicht das Gefühl gegeben worden ist, dass super viele Leute ausgeschlossen werden. Und du würdest dann quasi sagen, dass einfach dadurch, dass man kleine Sachen schafft, irgendwelche Muster brechen oder irgendwelche Schritte gehen, auch an sich selber, man dann immer mehr Energie und Ressourcen dafür gewinnt, dann größere Schritte miteinander zu gehen? Ja. Learning by doing. Und das ist das Schlusswort. Das ist ein fantastisches Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich auf die nächste Walpurgisnacht. Wir haben ja jetzt noch 11 Monate Zeit, um mehr Learning by mehr Doing auch irgendwie zu erleben. Und vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auf den Barrikaden. Auf jeden Fall. Wenn ich nicht gerade Yoga machen muss. Wie ihr inzwischen vielleicht schon mitbekommen habt, ist 2021 unser Kropotkin-Jahr und wir freuen uns mit euch auf unser Zitat des Monats. Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. It's unbelievable. Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921, vor genau 100 Jahren. He was one of us. He was a man who loved the outdoors. Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat. It gives me courage. Entweder der Staat für immer, der das individuelle und lokale Leben erdrückt, in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeit die Oberhand gewinnt, seine Kriege und seine innenpolitischen Machtkämpfe mit sich bringt, seine Palastrevolutionen, die nur einen Tyrannen durch einen anderen ersetzen, und am Ende dieser Entwicklung steht unweigerlich der Tod. Oder die Zerstörung der Staaten und der Neubeginn des Lebens in Tausenden von Zentren auf dem Prinzip der lebendigen Initiative des Einzelnen und der Gruppen und dem der freien Vereinbarung. Die Wahl liegt bei dir. Zum Abschluss wie immer, wo herrscht Anarchie? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ja, da sind wir wieder mit den neuesten News und den tollsten Tollereien der Anarchie in der deutschsprachigen Presselandschaft. Fast hat man das Gefühl, dass der Sommer eingezogen ist. Das ist auch die Jahreszeit, in der ZDF Fernsehgarten produziert wird. Seit 21 Jahren moderiert von Andrea Kiewel. Ein Event, das zum ZDF passt wie kaum eine andere Sendung. Seichte Unterhaltung ohne großen Mehrwert. Aber Moment mal, stimmt diese Einschätzung denn überhaupt? Immerhin antwortet sie in einem Interview im Weser-Kurier folgendermaßen zu ihrer Erfahrung. Übrigens in der auf der Webseite des Weser-Kuriers bereitgestellten Hörfassung. Dennoch waren das Vergnügen, der Spaß umso größer, dass ich tatsächlich live und in Farbe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein wenig Anarchie spielen durfte, wird immer eine meiner schönsten Überraschungen bleiben. Anarchie ist immer eine schöne Überraschung. Wir sind uns jedoch nicht sicher, ob wir wirklich überrascht sein sollten, dass die Anarchie leider nur gespielt ist. Gespielt wird auch bei Kran, allerdings Musik. Die Rockband feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und die Musikwebsite sticks.de widmet ihr einen Artikel. Interessant für uns ist, dass das Projekt einer musikalischen Kommune entsprang. Auf einem kostenlos zur Verfügung gestellten Weidegut konnten sie sich austoben. Zum Leben dort wird in dem Artikel der Bassist Helmut Hattler mit diesen Worten zitiert. Es herrscht hier eine freundliche Anarchie. Wir haben absichtlich keine Pläne gemacht, wer wann wo putzen muss oder Spüldienst hat. Es ist natürlich ganz schön schwierig, weil wir auf unsere eigene Einsicht angewiesen sind. Das stimmt. Es gibt natürlich auch immer die Gefahr, dass unbewusst bestimmte ungleiche Rollen weitergeführt werden. Weiter heißt es im Zitat, wenn in der Küche alles stimmt, geht auch die Musik in Ordnung. Okay, das ist doch auch für heute eine gute Erkenntnis. Wenn die Reproduktionsarbeit zufriedenstellend verteilt ist, gehen auch alle anderen Dinge im Leben viel besser. Der nächste Schritt bei dieser Gestaltung von Beziehungen könnte, so Zeit.de, Radical Softness sein. Unter dem Titel Radikal zärtliche Freundin widmet sich die Zeit im Rahmen einer Besprechung des Romans Unsere anarchistischen Herzen von Lisa Krusche dem Konzept einer radikalen Zärtlichkeit. Zitat: Die eigene Verletzlichkeit auszustellen, auch öffentlich, gilt dabei als souverän, als Akt der Stärke. Die Autorin beschreibt die weiblich gelesenen jugendlichen Hauptfiguren und schreibt: Die Figuren gelangen zur Einsicht, dass ihre Beziehung eine Form von nicht biologischer Familie stiften kann. Und weiter: Von diesen Herzen ist keine Revolution zu erwarten. Die Zärtlichkeit bleibt bewusst unpolitisch. Das wundert uns doch ein wenig, ist das Programm doch bereits in den Titel eingeschrieben. Unsere anarchistischen Herzen. Politischer war das Private nie, als in der Anarchie. In diesen Corona-Zeiten waren fehlende Angebote für Kinder sicher eine Belastung für alle. Das heißt, in einer solch unsolidarischen Gesellschaft wie dieser, die Schleswiger Nachrichten beleuchten in ihrem Artikel die Rückkehr zum Präsenzunterricht und stellen überrascht fest, die Hygienekonzepte an den Schulen sind ausgereift, aber zwischen Haustür und Schuleingang lauern die Bushaltestellen. Und dort scheint Anarchie zu herrschen. Wir finden es nicht weiter verwunderlich, dass die Kinder selbst zur Tat schreiten und solidarische Netzwerke dort etablieren, wo weder elterliche noch schulische Autoritäten sie erreichen können. An der Bushaltestelle. Weiter so. Apropos Autoritäten. Das Domradio spricht mit dem Innenminister von NRW, Reul. Themen sind Hassdelikte und insbesondere der zunehmende Antisemitismus. Nach einer Reihe von Antworten kommt der Innenminister scheinbar zum Kern der Sache. Nehmen Sie mal ein extremes Beispiel aus dem Clan-Milieu. Die glauben, sie könnten die Regeln in dieser Straße selbst bestimmen, wo sie wohnen. Dasselbe Thema habe ich am Mambacher Forst, wo Leute für eine gute Sache demonstrieren, Klima, aber sich das Recht nehmen, das auch mit Mitteln zu machen, die nicht rechtmäßig sind. Dasselbe machen die Antisemitisten. Wie bitte? Und vom Domradio gibt es bei dieser Art von Gleichsetzungen, manche würden sie vielleicht als Hassrede bezeichnen, keinen Widerspruch, kein Einspringen. Stattdessen führt Reul später aus. Es kann nicht jeder machen, was er will. Dann geht das Zusammenleben nicht. Denn das ist Anarchie. Jo, der Innenminister Reul. Das Zusammenleben geht mit so einer Einstellung sicher nicht. Wonach ein Zusammenleben es nicht möglich machen kann, darf, dass alle machen, was sie wollen. Was sollen sie denn sonst machen? Das, was der Innenminister will etwa? Ich bedanke mich nicht nur für eure Aufmerksamkeit, sondern auch dafür, dass ihr anarchistischen Medien wohlwollend gegenübersteht und euch vielleicht sogar dem Anarchismus verbunden fühlt. Ich lade euch herzlich ein, an uns heranzutreten, wenn ihr euch für euren Aktivismus, für eure Kämpfe, für eure Struggles die Art von Öffentlichkeit wünscht, die wir euch bieten können. Schaut gerne vorbei auf unserer Seite aradio-berlin.org. Da veröffentlichen wir neben den Monatsrückblicks, den regelmäßigen, auch immer andere spannende Audios außerhalb der Reihe. Kommt alle gut durch den Juni. Ich hoffe, wir sehen uns im Juli wieder in einer Welt, die von gemeinsamer Anstrengung ein kleines Stück besser geworden ist. Wir bleiben hoffnungsvoll und unversöhnlich. Bis bald, euer A-Radio. Les pestañes, ara avui no n'hi ha qui guanyes. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pina.